tal? Les saluda Berta Longoria, de Globalingo Soluciones Lingüísticas. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes algunos tips para aprender alemán. Bueno, para aprender alemán primero es necesario tener la verdadera necesidad de querer aprender el idioma. Bueno, aquí les van algunos tips para aprender alemán en alemán. Das ist Tipps für die Deutschsprache lernen zu Hause. Der Zettel, Vokabel. Hier kann man per Karteikartensystem wunderbar sich einige Grundwörter aneignen. Neben Deutsch werden auch andere Sprachen angeboten. Wird auf jeden Fall auch ein richtiger Karteikasten empfohlen, also handgeschrieben. Allerdings im Kleinformat, um diesen zum Beispiel mit in die S-Bahn, Schule, Arbeit zu nehmen. Es gibt viele Gelegenheiten, Vokabeln zu wiederholen. Das regelmäßige Übersetzen von diversen Texten mit Hilfe von einem Wörterbuch empfehle ich bedingt. Ihr solltet jemanden haben, der die ganze korrigiert oder alternativ nur Texte mit Lösungen aussuchen. Gibt es in verschiedenen Online-Deutsch-Sprachkursen. Grammatik. Grammatik empfinde ich selber als erstmal nebensächlich. Allerdings sollte man sie auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Zum Beispiel sollte man schon recht früh lernen, wenigstens sehr, sein oder haben zu konjugieren. Weitere Verbtabellen wichtiger Verben gibt es hier. Grundgrammatik wird im fast jeden kostenlosen Online-Kurs angeboten. Ich selber werde auch früher oder später mehr hier reinstellen. Aussprache. Songs auf Deutsch anhören. Lehre dazu lesen. Verschiedene Lieder lassen sich legal und kostenlos zum Beispiel bei YouTube anhören. Die passende Lehren findet man ganz leicht in Google. Einfach Lehrer, Interpret und Songtitel angeben.